Erst als Jesus sich Jerusalem und Bethphage am Ölberg näherte, sandte er zwei seiner Jünger voraus. Zweiter, er sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Dort werdet ihr sofort eine Eselin und ein Fohlen bei ihr angebunden finden. Bindet sie los und bringt sie mir. Dritter, und wenn euch jemand fragt, sagt, der Herr braucht sie. Dann wird er sie sofort gehen lassen. Vierter, dies geschah, damit sich erfüllte, was der Prophet gesagt hatte. Fünfter, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem jungen Esel, dem Fohlen eines Lasttiers. Sechster, die Jünger gingen los und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte. Siebter, sie brachten die Eselin und das Fohlen. Dann legten sie ihre Kleider auf die Tiere, und Jesus setzte sich darauf. Achter, viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider auf den Weg, während andere Zweige von den Bäumen abschnitten und sie ebenfalls auf den Weg legten. Neunter, die Menschen, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen, Hosianna dem Sohn Davids. Gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt. Hosianna in der Höhe. Zehnter, als Jesus in Jerusalem einzog, war die ganze Stadt in Aufregung, und die Leute fragten, wer ist dieser Mann? Elfter, die Menschenmengen antworteten, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Zwölfter, Jesus ging in den Tempel und vertrieb alle, die dort kauften und verkauften. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Bänke der Taubenverkäufer um. Dreizehnter, er sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Vierzehnter, im Tempel kamen Blinde und Gelähmte zu ihm, und er heilte sie. Fünfzehnter, als die Hohenpriester und Schriftgelehrten seine Wunder sahen und hörten, wie die Kinder im Tempel riefen, Hosianna dem Sohn Davids, wurden sie wütend. Sechzehnter, sie fragten ihn, hörst du, was diese Kinder rufen? Jesus antwortete ihnen, ja. Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dir Lob bereitet? Siebzehnter, dann verließ er sie, ging aus der Stadt hinaus nach Bethanien und verbrachte dort die Nacht. Achtzehnter, als er am nächsten Morgen früh in die Stadt zurückkehrte, hatte er Hunger. Neunzehnter, er sah einen Feigenbaum am Weg, ging zu ihm, fand aber nur Blätter und sagte zu ihm, nie wieder sollst du Früchte tragen. Sofort verdorrte der Feigenbaum. Zwanzigster, als die Jünger das sahen, wunderten sie sich und fragten, wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren? 21. Jesus antwortete ihnen, ich sage euch wirklich, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das mit dem Feigenbaum tun. Ihr könnt auch zu diesem Berg sagen, heb dich weg und stürze dich ins Meer, und es wird geschehen. 22. Und alles, was ihr im Gebet mit Glauben erbittet, werdet ihr bekommen. 23. Als er in den Tempel kam und lehrte, traten die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes zu ihm. Sie fragten, mit welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? 24. Jesus antwortete ihnen, ich will euch auch etwas fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, sage ich euch auch, mit welcher Vollmacht ich das tue. 25. Woher kam die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Sie überlegten untereinander, wenn wir sagen, vom Himmel, wird er uns fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? 26. Sagen wir aber, von Menschen, dann müssen wir die Menge fürchten, denn alle hielten Johannes für einen Propheten. 27. Sie antworteten Jesus, wir wissen es nicht. Da sagte er zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, mit welcher Vollmacht ich das tue. 28. Was meint ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, Sohn, geh heute in den Weinberg und arbeite dort. 29. Der Sohn antwortete, ja, Herr, ging aber nicht. 30. Dann ging der Vater zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Dieser antwortete, ich will nicht. Später bereute er es jedoch und ging in den Weinberg. 31. Welcher von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie antworteten, der zweite. Jesus sagte zu ihnen, ich sage euch wirklich, die Zöllner und Prostituierten kommen eher als ihr in das Reich Gottes. 32. Denn Johannes kam zu euch und zeigte euch den Weg zur Gerechtigkeit, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und Prostituierten glaubten ihm jedoch. Und obwohl ihr das saht, habt ihr es später nicht bereut und ihm nicht geglaubt. 33. Hört ein anderes Gleichnis. Ein Gutsbesitzer pflanzte einen Weinberg, baute einen Zaun darum, grub eine Kelter hinein und errichtete einen Turm. Dann verpachtete er ihn an Weingärtner und reiste in ein anderes Land. 34. Als die Erntezeit näher kam, sandte er seine Diener zu den Weingärtnern, damit sie seinen Anteil an der Ernte abholten. 35. Aber die Weingärtner packten seine Diener. Einen schlugen sie, einen anderen töteten sie und einen dritten steinigten sie. 36. Er sandte noch einmal andere Diener, mehr als beim ersten Mal, aber die Weingärtner behandelten sie genauso. 37. Zuletzt sandte er seinen eigenen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. 38. Als die Weingärtner den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbe uns gehört. 39. Sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. 40. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? 41. Sie antworteten ihm, er wird diese bösen Menschen grausam töten und den Weinberg anderen Weingärtnern geben, die ihm die Früchte zur richtigen Zeit abliefern. 42. Jesus fragte sie, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute abgelehnt haben, ist zum wichtigsten Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. 43. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben, das seine Früchte bringt. 44. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Aber auf wen der Stein fällt, den wird er zermalmen. 45. Als die Hohenpriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen sprach. 46. Sie wollten ihn festnehmen, aber sie fürchteten die Menschenmenge, weil diese ihn für einen Propheten hielt.